hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Frankfurt! Die Deutsche Bank zahlt 780 Millionen. Sie hat beim Zinssatz mit betrogen. Und damit natürlich nicht genug. Devisenbetrug ist der nächste Spuk. Sind immer dabei, finden's prima. Fahrbereitschaft des Bundestags ist blank. In einem Taxi durch Berlin. Und bei Amazon wird bald per Drohne versandt. Die Arbeitsplätze zum Himmel. Die NSA. Die NSA. Findet's okay. Findet's okay. Sie legt von uns Handybewegungsprofile an. Voll beknopft, ich geh mit meinem Handy. Die NSA geht mit mir. Spaß einfach. SWR 3.